ging nachher die Spielchen los, haben wir kleine Spiele mit gemacht, alles ausprobiert, was man so ausprobieren könnte. Ob das nur Oralverkehr ist und sonst was, ist egal. Alles ausprobiert, was es so gibt. Bloß wir hatten eben noch nicht die Möglichkeiten, um so wie hier, dass du in den Sexshop gehst und holst dir noch ein paar Artikel oder so. Musste eben ausprobiert werden, das Neue und was man gewesen oder muss man eben erfinderisch werden. Wir haben auch eine Kamera, haben uns auch schon aufgenommen, um zu sehen, wie es mal aussieht. Einfach so. Und? Ja, sieht schön aus. Ich glaube, von diesen Art der wirklich etwas mechanischen Sexualität, dass man ein Vorspiel, Hauptspiel, Orgasmus, Nachspiel und dann geht man zum Schlafen oder wieder zum Fernsehen über, dass wir davon, dass ich darin auch eine Freiheit sehe, wenn wir die Sexualität entkörperlichen. Entkörperlich in dem Sinne, dass sie immer zum Orgasmus führen muss, also zu einem körperlich sichtbaren Spur führen muss. Oder es gibt viele Anzeichen für die eine Entwicklung in diese Richtung. Als er bei mir war, legte ich starke Musik auf und ließ langsam vor ihm die Hüllen fallen. Seine Blicke auf meinem Körper erregten mich. Ich sah in seinen Augen, dass er am liebsten über mich herfallen wollte. Doch er musste warten. Ich ging mit ihm in die Küche. Aus dem Kühlschrank holte er leckere Sachen und fütterte mich ausgiebig damit. Anschließend holte er Eiswürfel aus dem Gefrierschrank und verschwand im Schlafzimmer. Ich wusste sofort, welche Szene angesagt war. Vielleicht wissen Sie immer noch nicht, in welche Art Feature Sie geraten sind. Vielleicht hoffen Sie darauf, dass ein Radiomann Pornografen und andere Erotomanen besucht hat und alarmieren schnell die Sittenwächter um die Ecke. Vielleicht fühlen Sie sich auch nur an einschlägige Fernsehprogramme erinnert, in denen spätabends gepiept oder die liebe Sünde gepflegt wird. Und die Frauen sollen sich mal Gedanken machen, wie sie ihren Mann wieder reizen könnten. Eben durch geile Dessous, ja. Mal ein Hüftgürtel mit schwarzen Strümpfen an, ein BH. Oder der Mann kommt nach Hause, sie hat nur ein T-Shirt von ihm an, steht mit dem blanken Po am Herd und kocht, wenn das Essen anbrennt. Vielleicht entdecken Sie aber auch nur sich selbst. Dann können Sie sich beruhigt zurücklehnen. Besucht haben wir für Sie Sexexperten aller Couleur und das Stöhnen kommt nur aus der Simulationsmaschine. Sexualforschung kommt mir irgendwie zu nackt daher. Das ist mir zu auseinandergerissen zu anderen Ebenen des Kontaktes zueinander und zu anderen Formen der Beziehungsaufnahme jenseits des Sexuellen. Wenn wir an Heterosexualität denken, das Thema, was mich am meisten beschäftigt hat, wo ich glaube, dass der Umgang mit Körperlichkeit jetzt im ganz weiten Sinne dem Sexuellen, das ja ohne Körper nicht denkbar ist, dass dieser Umgang mit Körperlichkeit sehr geschlechtsspezifisch ist und in einer Weise zwischen den Geschlechtern aufgeteilt wird, die beiden Geschlechtern nicht gut tut. Hat die Sexualwissenschaft ausgedient? Die Sexualforschung nach der sexuellen Revolution. Ein Feature von Thomas Kleinspin. Unter sexueller Unterdrückung, Abhängigkeit und Unwissen leiden sehr viele Schüler. Auch solche, die politische Unterdrückung und Herrschaft nicht bewusst wahrnehmen. Überall, wo das Abhängigkeitsverhältnis Lehrer-Schüler in seiner autoritär-traditionellen Form und die Lehrplangestaltung in ihrer reaktionären Form herrscht, wird dieses Verhältnis auch für die sexuellen Bereiche gelten und sich dort am deutlichsten demonstrieren lassen. Die individuelle Emanzipation und die Fähigkeit zu kontinuierlicher, revolutionärer Arbeit hängen wesentlich ab von der Überwindung charakterlicher Blockierungen, seelischer Schädigungen und sexuellen Leids. Thesen zur Sexualkampagne 1969. Als Motor der Emanzipation und der politischen Befreiung war natürlich eine verrückte Vorstellung, nicht? Hat aber der Sexualforschung in den 60er natürlich sehr geholfen. Die hatte damals plötzlich einen Glamour, der ihr überhaupt nicht zukam, auch damals nicht. Die Sexualität, sie wurde mystifiziert von beiden Seiten und ich denke, ein wichtiger Teil ist, dass wir diese Mystifizierung abbauen. Der Sexualität so eine Kraft zuzutrauen, das ist nun ein für alle Mal vorbei. Und wenn die Sexualforschung dazu beigetragen hat, diesen Mystizismus aufzulösen, dann denke ich, hat sie in den letzten 30 Jahren einiges geleistet. Aber ich glaube, dass dieser Mystizismus auch ohne die Sexualforschung aufgelöst worden wäre. Gunter Schmidt ist Professor für Sexualwissenschaft an der Abteilung für Sexualforschung der Universitätsklinik in Hamburg-Eppendorf. Diese Abteilung gehört zu den drei festen Einrichtungen in Deutschland, die sich mit Sexualität und sexuellen Problemen beschäftigen. Die zweite gehört zum Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Seit den 70er Jahren wird sie von Volkmar Siegusch geleitet. Beide Abteilungen sind psychiatrischen und Nervenkliniken zugeordnet. Auch nach Jahrzehnten ist das Fach dem Schatten der klassischen Medizin nicht entronnen. Muss man sich also die Sexualmediziner als Experten im weißen Kittel vorstellen, auf der Suche nach der Wahrheit des Sexus? Für die kritischen Sexualwissenschaftler ist Sexualität in erster Hinsicht ein gesellschaftlicher Begriff und nicht ein psychologischer und vor allem nicht ein biologischer. Und für die affirmativen Sexualforscher ist Sexualität übrigens bis heute ein in erster Hinsicht biologischer Begriff. Sie würden sich immer nach den Forschungsergebnissen, am besten in Nature publiziert, richten, die sich beziehen auf bestimmte biogene Amine, auf Pheromone, auf bestimmte Hirnzentren, in denen bestimmte Zellen gehäuft beobachtet worden sind und so weiter und so fort. Und übertragen das auf die Krankheiten der Menschen, also auch die sexuellen Krankheiten. Vom Transsexualismus bis früher, aber heute wieder auf die Homosexualität. Die kritischen Sexualwissenschaftler würden denken von der Gesellschaft her. Das ist die Differenz. Die wichtigste Funktion für mich, die die Sexualforschung haben kann, ist nicht expertokratisch irgendwas vorzubeten und zu sagen, dass wir nur wissen, wo es lang geht und was richtig oder was falsch ist, sondern zu sagen, die sexuelle Entwicklung, die passiert und die nicht die Sexualforschung macht zum Glück, sondern die Menschen machen und die Umstände, die Lebensumstände machen. Solche kritische, kommentierende Haltung oder Wirkung der Sexualwissenschaft über die Veränderung sexueller Verhältnisse und sexueller Beziehungen und der sexuellen Verhältnisse, das wünsche ich mir und scheint mir wichtig zu sein. Sehr skeptisch bin ich, dass die Sexualforschung sagen müsste, was man eigentlich tun müsste in schwierigen Situationen. Amine, Pherome, sexuelle Verhältnisse. Wissenschaftler unter sich. Haben wir etwa zu viel versprochen? Bleiben Sie dran. Man wende alle Sorgfalt auf eine gute körperliche Erziehung, besonders auf körperliche Abhärtung der Kinder. Mögen doch alle Eltern die Wichtigkeit dieser Regel recht beherzigen. Mögen sie doch einsehen, dass sie die Grundlage der ganzen künftigen Glückseligkeit ihrer Kinder ist. Man nehme die Jugend, so viel man kann, vor Verführungen in Acht. Man verwerfe, als ganz unnütz und schädlich, die warmen Federdecken. Man verhindere von früh bei Knaben, dass sie sich nicht angewöhnen, die Hände in den Hosen zu halten. Man leide nicht, dass Mädchen im Sitzen die Schenkel übereinander schlagen. Man lasse nicht zwei Kinder, so wenig von einerlei als von verschiedenem Geschlecht, beisammen schlafen. Johann Heinrich Campe, Pädagoge und Volksaufklärer 1787. Die 30 besten Super-Sex-Spiele fürs Wochenende. Was Sie hier lesen, ist der absolute Sexknüller. In Deutschlands größter erotischer Umfrage hat Coupé herausgefunden, wie Singles und junge Pärchen jetzt im Herbst und besonders am Wochenende Sex machen und die schönsten Stunden zu zweit in vollen Zügen genießen. Freuen Sie sich auf diese große, dreiteilige Erotikserie mit insgesamt 30 super Sexspielen zum Nachmachen. Lustvoll und heiß. Die Ratgeber haben sich verändert seit dem 18. und 19. Jahrhundert. Von den asketischen Vermeidungsstrategien über die Befreiung von allen Tabus bis hin zu den konkreten Supersex-Spielen zum Nachahmen scheint ein weiter Weg zu sein. Dennoch könnte man fragen, ob nicht hinter diesen so unterschiedlichen Formen jeweils der Versuch einer Epoche steht, sexuelle Ängste zu bewältigen. Entweder durch Nichthandeln oder durch blindes Agieren. Aber hat sich an den Ängsten etwas Grundlegendes geändert? Begleitet oder vielmehr argwöhnisch beobachtet, wurde der sexuelle Wandel seit 200 Jahren von Wissenschaftlern, die teilweise in der Pädagogik angesiedelt waren, mal mehr aus der Medizin kamen. Sie galten stets ein wenig als Außenseiter. Der schmutzige Gegenstand, den sie beobachteten, färbte immer ein wenig auf sie ab. Dennoch vertraten sie zunächst eher die gesellschaftlichen Regeln, verhielten sich allenfalls neutral. Angestoßen von der Psychoanalyse Freuds oder später von dem Kämpfer für die Freiheit der Homosexualität Magnus Hirschfeld, hatte sich die Sexualforschung im frühen 20. Jahrhundert als eigenes Fach eingerichtet. Von Anfang an mussten sich die Forscher und Berater zwischen Lust und Moral behaupten. Gleichzeitig sprangen sie für andere Wissenschaften in die Bresche, die das heikle Thema Sexualität mieden. Ich denke schon, dass man sagen kann, die Sexualität oder Sexualforschung gehört dorthin oder gehört in die Fächer wieder zurück, die sich eigentlich darum kümmern müssten. Aber wenn man es historisch betrachtet, die Geburtsstunde der Sexualforschung war, dass die Mutterfächer, also Soziologie, Psychologie, Medizin, Pädagogik, sich genau um diesen Bereich Sexualität nie gekümmert haben oder lange nicht gekümmert haben. Und dass das eigentlich die Geburtsstunde der Sexualwissenschaft war, weil dann Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen sich organisierten und sagten, hier müssen wir was tun, hier müssen wir forschen. Das führte dazu, dass in Deutschland die Sexualwissenschaft auch mehr als in anderen Ländern institutionalisiert wurde. Ihre größte Stunde hatten die Sexualwissenschaften während der Revolte der 60er und 70er Jahre. Die sogenannte sexuelle Revolution befreite die Sexualität vom puritanischen Muff, bescherte uns aber auch einen Oswald Kolle und jodelnde Sexhasen auf der Alm. In dieser Zeit entstanden unzählige Studien. Die Forscher waren in den Medien gefragt. Ganze Sondernummern der Zeitschrift Konkret beispielsweise wurden in den 70er Jahren überwiegend von Mitarbeitern der sexualwissenschaftlichen Abteilungen bestritten. Seitdem ist es stiller geworden um das Fach. Die Sexualforscher scheinen im Verborgenen zu wirken oder ihre Tätigkeit ist alltäglicher geworden. Dagegen ist Sexualität selbst aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Zeitschriften an den Kiosken voll mit Bildern von Nackten in mehr oder weniger aufreizenden Posen sind. Kaum eine Illustrierte verzichtet auf Sexratgeber. Werbung und die Videoclips von MTV haben ihre eigene sexualisierte Ästhetik entwickelt. Auch Film und Fernsehen scheinen nicht ohne einschlägige Szenen auszukommen. Ist das Schweigen der Forscher darauf zurückzuführen, dass zu Sexualität alles gesagt ist? In einem Zeitalter, in dem es wenig Geheimnisse mehr gibt? Was kann noch Aufgabe dieser Wissenschaften sein zu einer Zeit, in der alles verbildlicht und scheinbar aufgeklärt an die Öffentlichkeit dringt? Man kann das aus der Beratung natürlich sehen, dass wir viele heute primär darüber klagen, über Lustlosigkeit, während wir vor 20, 30 Jahren primär, die Frauen nehme ich jetzt mal als Beispiel, primär klagten über Orgasmusstörungen. Aber wenn man damals dahinter guckte, hatten sie auch keine Lust. Ich glaube, das liegt daran, dass man damals viel funktionaler dachte. Nein, und ich glaube, dass eigentlich das sexuell relativ wenig, zumindest in etablierten Paaren, relativ wenig Sexualität läuft. Weniger als zu Kinseys Zeiten. Wie gehen Sexualforscher mit dieser Diskrepanz zwischen der Allgegenwärtigkeit von Sexualität in der Öffentlichkeit und der Realität in Beziehungen um? Beschreiben die medialen Inszenierungen die bundesrepublikanische Wunschwelt oder spiegeln sie tatsächlich die sexuelle Realität in deutschen Schlafzimmern wider? Die Sexualforscher sind eher skeptisch, denn sie sehen in ihren Beratungsstellen zu viele Patienten mit sexuellen Problemen. Was ist aus der sexuellen Revolution geworden? Ich glaube nicht, dass sich die sexuellen Störungen so stark verändert haben. Aber das Erleben und das Bewerten der Probleme, das hat sich geändert. Und es gibt dann im Einzelnen, sagen wir mal, auch bestimmte Symptomverschiebungen. inzwischen finde ich, dass die Anzahl der Männer, die das Erektionsproblem nicht mehr nur als ein technisches Problem sehen, was möglichst schnell medikamentös oder sonst wie behoben werden soll, wächst. Bei den Frauen gibt es eine Riesenveränderung und die ist sicherlich schon in den letzten 20 Jahren, die sich entwickelt, dass die es überhaupt einklagen, sexuelles Erleben haben zu wollen oder zu haben, auch für sich und nicht nur damit der Partner zufrieden sind. So Veränderungen sehe ich. Sophienette Becker ist Mitarbeiterin an der Sexualberatungsstelle an der Universitätsklinik in Frankfurt. Ein Punkt, der mich beschäftigt hat und den ich sehr bedenkenswert finde, sagt Margret Brückner, Professorin an der Fachhochschule für Sozialarbeit in Frankfurt. Dass dieser Mythos, Männer wollen nur das eine, wollen immer, können immer und haben immer ganz große Lust, dass das junge Männer heute so nicht immer zwangsweise vertreten. Und das finde ich ja doch was sehr Befreiendes auch, dass auch junge Männer offen darüber reden, dass sie nicht immer nur Lust haben, dass sie keineswegs immer nur Sexualität wollen, dass manchmal die jungen Frauen die Aktiven sind, dass da ein differenzierterer Umgang mit der eigenen Emotionalität möglich ist. Nicht so die Leistungsemotionalität oder das Leisten des Körpers. Ich bringe das, ich kann das, sondern wirklich nochmal genauer gucken. Wie geht es mir damit? Was ist mir möglich? In einzelnen Bereichen enorme Fortschritte. Also ich meine jetzt nicht nur die Love Parade da in Berlin, die ja also nun ein erotisches Wunderwerk ist, will ich mal sagen. Also das wäre ja früher undenkbar gewesen. Oder auch Paraden der Homosexuellen, also ob das jetzt Lesben sind oder männliche Homosexuelle, ganz gleich. Da hat ja keiner mehr ein Maschinengewehr und will die am liebsten alle umbringen, sondern man redet drüber. Aber jedenfalls ist es nicht eine totale Abwehr, wie das früher der Fall war. Auf der anderen Seite muss man dann wiederum sehen, in den Familien ist es rückläufig, in den Schulen ist es rückläufig. Also wenn man morgen in den Schulen neu anfangen wollte mit Sexualaufklärung, mit Sexualunterricht, dann könnte man da anfangen wieder, wo wir 1960 angefangen haben damals. Helmut Kentler war Professor für Sozialpädagogik in Hannover und ist noch heute Gutachter in vielen Prozessen vor Jugendgerichten. Er ist Mitarbeiter bei Pro Familia und Autor zahlreicher Schriften zur Sexualität. Ich glaube im Bereich der Sexualität eigentlich sehr wenig an Revolutionen. Ich halte die menschliche Sexualität für eine Schnecke in ihren Veränderungen. Ich glaube, dass diese Veränderungen ganz, ganz allmählich vor sich gehen und ganz kleine Teilbereiche beinhalten. Was sich verändert hat, ist sicherlich, dass die sogenannten Über-Ich-Ängste, also das, was das Gewissen einem verbietet an Sexualität, das hat sicherlich extrem nachgelassen im Laufe dieser Zeit. Das ist auch schon mal sehr wichtig. Wenn ich mir aber in der Klinik angucke, was die Menschen für Probleme haben mit der Sexualität, sind eigentlich alle Ängste, die damit zu tun haben, wie man Sex und Beziehung zusammenkriegt und zusammen aushält oder wie man Autonomie mit Beziehungen zusammenbringt. Und das im Bereich der Sexualität, da kann ich nicht feststellen, dass sich irgendetwas geändert hat oder dass die Ängste oder die Probleme geringer geworden wären. Was hast du an? Ich habe ein weißes Hemd mit kleinen Sternchen an, grünen und schwarzen Sternchen, dazu eine schwarze Hose. Socken so grün wie die Sternchen und schwarze Sneakers für $9. Was machst du gerade? Ich liege auf dem Bett. Es ist gemacht. Das ist ungewöhnlich. Vor ein paar Monaten hat mir meine Mutter eine Tagesdecke aus Chenil geschenkt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie noch immer unbenutzt herumlag. Und heute habe ich sie schließlich aufs Bett drapiert. Ich weiß nicht, was Chenil ist. Heißt das eine Art Seide? Nein, Baumwolle. Baumwollchenil. Es hat so kleine Büschel mit konventionellen Mustern. Oh, Büschelmuster. Da bin ich aber beruhigt. Warum? Seide hat sowas, Da fallen einem gleich Anzeigen für einen Hostessenservice ein, wo der Text in so einer nachgemachten 18. Jahrhundertschrift gesetzt ist. Für den verwöhnten Herrn, so in der Art. Spitzenfiligran, Aubrey Beardsley, nein, danke. Also dazu fällt mir nur ein, Madame der Seidenhüftslip, den Sie da tragen, bekommt bestimmt Flecken. Da hast du recht. Mir hat mal einer so ein exotisches Wäscheteil geschenkt. Seide mit Spitze. Ich werde sehr feucht, wenn ich erregt bin. Es ist mir schon fast peinlich. Hier unterbrechen wir für die Wissenschaft. Bleiben Sie dran. Es hängt natürlich auch viel damit zusammen, dass wir, wie Sigmund Baumann uns beschreibt, Erregungssammler und Empfindungssucherinnen, dass wir einfach immer nach der Suche sind von Erlebnissen, intensiveren Erlebnissen. Das ist eigentlich die Metapher der Fitness. Eine ganz zentrale geworden ist. Das heißt, Fitness im Gegensatz zu Gesundheit bedeutet, dass man es immer noch besser machen kann, dass es immer noch was anderes zu suchen gibt, dass es immer was Neues gibt, dass es immer was Aufregenderes gibt. Sollte der BH nicht doch fallen? Nein, das sollte er wirklich nicht. Und ich sage dir auch, warum. Wenn ich mir einen abfiele... Nein, ich sag's dir doch nicht. Oh, bitte doch, bitte, sag's mir doch, bitte, jetzt gleich. Und vor so einem Hintergrund, denke ich, der die thrill-orientiert ist und suchorientiert ist, wird die biedere und oft langweilige Sexualität in festen Beziehungen zu einer besonderen Bedrohung oder sie wird überhaupt zum Problem erst. Es wird unter den neuen Bedingungen von Sexualität so viel verlangt wird und man ja gerade Aufregung und Erlebnis und Erlebnisintensität sucht und sich Sexualität da ja auch als ein Feld anbietet, wo man das findet. Und wenn man es da nicht findet, ist es sehr beunruhigend. Das hier ist ein wahres Wunder. Es ist nur ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch, wie ich es mag. Ich liebe das Telefon. Ja, ich mag es auch. Es übt so eine Macht aus. Das kleine Baby meiner Schwester hat ein Spielzeugtelefon. Seine Hand saust automatisch zu dem Plastiktelefon, das ich ihm reiche. Er unterbricht das wirkliche Gespräch und er sagt Hallo. Und sein Lächeln ist sehr kryptisch. Er glaubt fast daran. Genau. Und ich rede hier mit dir und du bist wirklich irgendwo an der Ostküste und du trägst einen BH. Ich denke, dass die Pornografie, die wir haben, in einem geradezu anachronistischen Zustand sich befindet. Sie wird ja produziert von einer, das würde ich schon so nennen, Sexindustrie. Das ist ja ein Zweig. In Deutschland etwa Umsatz 1 Milliarde D-Mark. Zehntausende, die in diesem Sektor beschäftigt sind. Und der ganze Industriezweig ist aus meiner Sicht in einem erbärmlichen, beschandbaren Zustand. In der Massenware Pornografie werden Gemeinplätze fortgeschleppt. Also geht es um Kopulation fast im tierischen Sinne, ohne jede Ästhetik. Also das ist so erbärmlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man über diese Schiene gar neue Normierungen ins Feld setzen könnte. Kürzlich erzählte sie mir, sie sei mit einem Lover zusammen gewesen, der einen größeren Schwanz gehabt habe als ich. Ich fragte sie natürlich, wie war's? Toll, sagte sie. Das war ein wenig schwierig für mich. Einen ganz kurzen Moment lang. Aber dann konnte ich es wegstecken. Meiner ist nicht ausgesprochen groß, einfach normal. Kein Brocken. 15,5 Zentimeter. Was ist die Durchschnittslänge? 12 bis 18, glaube ich. Also liege ich leicht über dem statistischen Mittel. Das war ja sozusagen im Gefolge der sogenannten sexuellen Revolution 68 und folgende schon so ein Thema, was entstand. Also so repressive Entsublimierung und dieser ganze Kram. Und dann von wegen die Leistungsnormen, die öffentlich festgenagelt wurden, kann man ja fast schon sagen. Das ist schon immer wieder ein Thema bei Männern und Frauen, die hierher kommen, so die Frage, bin ich eigentlich normal, wenn das bei mir so und so ist? Und der Versuch, über so eine statistische Normalität eine Ängste zu beschwichtigen oder das eigene Selbstwertgefühl zu heben oder halt eben das Problem oft auch in der Ist-Soll-Diskrepanz liegt. So wie sie es darstellen, während sich dann in der Beratung oder Therapie immer wieder zeigt, dass es darum geht, eigene innere Kriterien zu entwickeln, was tut mir gut und nicht an so äußeren Normen sich zu orientieren. Margret Hauch arbeitet an der Sexualberatungsstelle der Universität Hamburg, die organisatorisch ähnlich wie die Frankfurter Beratungsstelle zur Abteilung für Sexualforschung gehört. An diese Institutionen wenden sich Menschen, die glauben, Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität zu haben. Ihre Fragen und Probleme geben zumindest einen Einblick in die Kehrseite der sexuellen Supermärkte, deren Warenlager sich in Erotikshops ergießen, über Mattscheiben flimmern, durch die Netze des Internet rauschen oder die Vergnügungsviertel der Großstädte bestimmen. Sieht man genauer hin, stellt sich aber oft heraus, dass die Probleme auf anderen Ebenen liegen, wie Margret Hauch, Souvenette Becker oder auch Thomas Jürgens von der Bremer Pro Familia übereinstimmend aus ihren Gesprächen mit Patienten berichten. Wenn irgendjemand meint, wir machen eine Sexualtherapie à la Masters & Johnson oder ähnliches, dann sind die Leute enttäuscht, weil wir die Sexualität genauso im Kontext aller anderen Probleme verstehen wie andere Leute auch. Es macht aber Sinn, dass die Patienten wissen, da ist ein Ort, wo man etwas von diesem Thema versteht. Das gilt gerade für Störungen oder Probleme, die mit großem Scham besetzt sind, zum Beispiel für Perversionen. Das ist häufig das, mit dem Leute dann auch erstmal kommen und es so präsentieren. Es ist eher selten, dass die Leute kommen und sagen, wir haben eine Beziehungsstörung, ja, wir haben irgendwie Konflikte in unserer Partnerschaft und das hat möglicherweise auch was mit dem Sexuellen zu tun. Sondern im Vordergrund das, worum die Leute sich kümmern wollen, das, was ihnen am Herzen liegt, ist erstmal das Symptom innerhalb der sexuellen Beziehung. Dort wird es sichtbar und dort kann man es schlecht umgehen. Ich bin echt gut im Bett, so wie es sich gehört. Was, du weißt nicht, was das heißt, gut im Bett, ein Ass zu sein, bist du blöd, gut sein als Action. Der Typ muss natürlich hart sein, sonst ist er verkehrt. Das ist ja die Kehrseite von dem, was man jedenfalls teilweise als Enttabuisierung bezeichnen kann von Sexualität. Dass sicherlich so ein bestimmte Tabus, zum Beispiel drüber zu reden, ja, wegfallen, aber neue Zwänge, neue Normen entstehen, also es richtig zu machen zum Beispiel oder gleichzeitig zum Orgasmus zu kommen oder in langjährigen Beziehungen immer und auf Dauer ein feuriger und leidenschaftlicher Liebhaber zu sein. Das sind Dinge, die wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten in diesem Maße Paare noch nicht so drangsaliert haben. Das geht einher, wenn man es soziologisch, glaube ich, betrachtet, ja, insgesamt mit so einer Überfrachtung von Wünschen an Partnerschaft, also was die alles leisten soll. Ich habe aber den Eindruck, dass in den letzten Jahren gerade zum Beispiel die Untersuchungen an Jugendlichen, wie Gunter Schmidt sie durchgeführt hat mit anderen zusammen oder jetzt auch an Studierenden zeigen, dass diese eindeutigen Normen irgendwie gar nicht mehr so recht ernst genommen werden. Was aber dann dazu führt, dass eine noch breitere Desorientierung da ist und die auch nicht ganz leicht auszuhalten ist. Sie treffen sich auf dem Schulhof oder vor Einkaufszentren, vor den Diskos oder in den virtuellen Welten der Mailboxen und Chats. Sie feiern Feste und übernachten danach alle zusammen in einem Raum. Während ihre Eltern noch schwüle Fantasien bekommen hätten, ist es für sie ganz normal. Denn Sexualität ist zu einem Erlebnis geworden, neben dem Open-Air-Konzert, dem Internet oder dem Einkauf in der Boutique. Sie müssen cool sein und dennoch suchen sie nach Orientierung. Jugendliche ahnen heute kaum noch etwas von dem sexuellen Muff und den Zwängen, an denen sich ihre Eltern abarbeiten mussten. Sie sind aufgewachsen mit sexualisierten Bildern, aber den Warnungen von Sittenaposteln zum Trotz lässt Sexualität sie vergleichsweise gelassen. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass das Sexuelle seiner Aufgeplustertheit, seiner Großartigkeit und seines Verbotscharakters ein erhebliches Stück jedenfalls entkleidet worden ist. Wenn es aber im Prinzip zu haben ist und in allen Medien rauf und runter dekliniert wird, dann sind die Bedürfnisse der Beteiligten ja ganz anders gerichtet gewissermaßen. So ist es möglich, dass wir auf der einen Seite diese extreme Veröffentlichung haben von sexuellen Themen in den Medien und auf der anderen Seite eine Jugend, die natürlich nicht sexuell geworden ist, aber nicht mehr unter diesem Verbot gewissermaßen zu leiden hat. Ich kenne in meiner Arbeit keinen einzigen Jugendlichen, männlich oder weiblich, die, wenn es ernsthaft um Sexualität geht und nicht Coolness gemacht wird als Abwehr, ne, weil man so einen blöden Erwachsenen loswerden will. Aber wenn es ernsthaft ist, da ist nichts von Coolness, sondern die sind sehr überlegt, sehr ernsthaft. Sie haben immer noch viele Probleme, die ich auch hatte in meiner Jugend. Sie empfinden es als große persönliche Pleite, als persönliches Versagen, wenn eine Liebesbeziehung auseinandergeht. Sie haben ein sehr schlechtes Gewissen, dann brauchen Trauerarbeit, um wieder was Neues versuchen zu können. Wie Volkmar Sigusch und Helmut Kentler haben sich Sexualwissenschaftler immer wieder mit Jugendlichen und ihrer Einstellung zur Sexualität auseinandergesetzt. Denn junge Menschen gelten als Trendsetter, als Vorreiter für die nächste Generation. Deshalb sind in den letzten 30 Jahren zahlreiche Studien zur Jugendsexualität entstanden. Besonders am Hamburger Institut haben Gunter Schmidt und seine Mitarbeiter seit 1966 in Abständen von 15 Jahren dreimal Studentinnen und Studenten nach ihrer Sexualität befragt. Die frühe Studentenuntersuchung aus 1966, die ich mit Hans Giese gemacht habe, die waren im Ansatz noch sehr kinseyisch. Also es ging wesentlich um Verhalten. Also was die Leute machten, wie oft, mit wie wem, zu welcher Zeit, mit welchen Praktiken und so weiter und so fort. Das hatte aber auch damals schon einen ganz klaren sozialwissenschaftlichen Hintergrund, einen sehr einfachen, aber ich glaube einen sehr auch wichtigen, nämlich wir wollten schon also im Vorfeld der sexuellen Liberalisierung zeigen, die große Diskrepanz zwischen den offiziellen Normen und den informellen Normen und dem Verhalten. Diese Diskrepanz war atemberaubend. Schon in den 60er Jahren zeigte sich, dass die Moral wenig zu tun hatte mit dem realen sexuellen Verhalten der Studentengeneration. Im Inneren des Landes spielte sich durchaus ein sexuelles Leben ab, das nur teilweise von den spießigen Vorstellungen der älteren Generation gebremst war. Mittlerweile hat sich die Diskrepanz zwischen Moral und tatsächlichem Verhalten erheblich verringert. Heute steht nicht mehr so sehr das sexuelle Verhalten im Vordergrund, sondern Beziehung, Beziehungsstrukturen, Beziehungsbiografien, aber auch Erleben von Sexualität und natürlich all die neuen Fragen, die hinzugekommen sind und die es 1966 oder auch bei der zweiten Replikation 1981 noch gar nicht gab, wie zum Beispiel AIDS. Und auf der anderen Seite Fragen, für die man damals gar keine Sensibilität hatten, die einfach übersehen wurden, wie sexuelle Gewalt, sexueller Zwang und solche Probleme. Gunter Schmidt und seine Mitarbeiter haben Daten zusammengetragen, die über einen längeren Zeitraum Aufschluss geben können über verändertes Verhalten. Dabei mag auch manches Vorurteil über zügellose Sexualpraktiken junger Menschen fallen. Denn feste Beziehungen beispielsweise haben unter Studenten einen hohen Stellenwert. Schmidt spricht von serieller Monogamie. Das heißt, die meisten Studenten organisieren ihr Sexual- und Liebesleben in einer Abfolge von festen Beziehungen, in der sie oder während der sie auch im Wesentlichen treu sind. Diese Beziehungen sind aber, zumindest im dritten Lebensjahrzehnt, relativ kurz. Die Treue ist nicht mehr die ihrer Großeltern. Die ist also nicht gebunden an eine Institution, also der festen Beziehung oder der Ehe. Sie ist auch nicht gebunden per se an einen Menschen, also an den Partner. Sie ist gebunden an das Gefühl, das zu dem Partner besteht. Also, dass man der Echtheit seiner Gefühle folgt, ist für diese Studenten und Studentinnen ganz wichtig und bedingt natürlich auch die Labilität ihrer Beziehung. Ein solch differenziertes Verständnis von Sexualität hat sich erst ganz allmählich herausgebildet. Nach wie vor bestehen daneben auch sehr naturwissenschaftliche und medizinische Bilder fort. Wie zu Beginn bewegt sich das Fach zwischen Psychiatrie und Kulturwissenschaften. Nur ein Teil der Sexualforscher hat einen anderen Blick auf die Realität gewonnen. Nur kritische Sexualwissenschaftler wie Gunter Schmidt oder Volkmar Sigusch öffnen sich auch anderen Wissenschaften und sehen Sexualität nicht nur als einen mechanischen Ablauf körperlicher Vorgänge. Dadurch können sie auch die gegenwärtigen Formen von Sexualität anders verstehen. Ich glaube, ich gehe heute anders vor, dass ich eigentlich mir versuche, einen Blick zu machen von dem, was man aus vielfältigen Quellen sieht, was sich im sexuellen Diskurs, im sexuellen Verhalten, in den sexuellen Anschauungen von Menschen verändert, und nehme dann eigentlich die empirischen Daten eher sekundär und versuche das von daher zu füllen, und aber natürlich auch bestimmte empirische Daten, die zuerst gar keinen Zusammenhang haben, wieder zusammenzuführen. Unserer Jugendstudie, die Sie vielleicht kennen, ist auch so eine Replikationsstudie 1970 und 1990, trafen wir zunächst auf ganz merkwürdige Befunde, die also zum Beispiel sagten, Mädchen übernehmen heute eher die Initiative als vor 20 Jahren. Jungen sind nicht mehr so beleidigt, wenn Mädchen die Initiative heute übernehmen, sondern können das eher gutieren. Mädchen sagen praktisch kaum noch heute, dass sie den ersten Geschlechtsverkehr dem Jungen zuliebe gemacht haben. 20 Jahre vorher war das fast 80%, die das sagten. Mädchen sagen heute häufiger als früher, dass sie sich sexuell belästigt fühlten. Und so weiter und so weiter. Es gibt eine Reihe von Einzelbefunden. Die machen ja zuerst gar keinen großen Sinn. Die kann man alle so aufreihen. Aber ist, wenn man etwas mehr versteht, was in den letzten Jahren über Sexualität, vor allen Dingen zwischen 1970 und 1990, die bewegende Frage in der Sexualität war, in der Veränderung der Sexualität nach, nämlich die schleichend langsam voranschreitende, aber zugleich revolutionär schnelle Veränderung des Geschlechterverhältnisses, dann wird es plötzlich deutlich. Es ist Ausdruck dieser Dinge eines veränderten Verhältnisses der Geschlechter, das sich schon bei Jungen in der Adoleszenz und Mädchen in der Adoleszenz deutlich zeigt, in der Art und Weise, wie sie sexuell miteinander umgehen. Ich glaube, es ist einfach auch eine Erweiterung des sexuellen Raums, auch ja im Hinblick auf Fantasie. Das ist ja nicht nur der physische Akt, auch im Hinblick auf Fantasie, etwas spielerisch zu machen. Und das ist in der Tat etwas anderes. Die Studenten sehen heute, anders als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen vor 15 oder 20 Jahren, Sexualität sehr ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt des Spaßhabens, des Events, des Aufregenden. Und es ist nicht mehr so sehr ein Ausdruck von tiefer Liebe oder von tiefen Gefühlen. Sie sind viel weniger mystisch mit der Sexualität. Sie sind für mich erfrischend weltlich in ihrem Blick auf die Sexualität. Viele Wissenschaftler bestätigen die Tendenz zur Erlebnissexualität. Gerade für Jugendliche scheint Sexualität nicht mehr so besetzt zu sein, wie das noch für die Generation der Väter oder gar Großväter war. Für sie hat sexuelles Erleben zwar nach wie vor ein höheres Gewicht als Fitnesstraining, Golf oder Skifahren, doch für eine breite Schicht von jungen Menschen reiht es sich in eine ganze Palette von erotisierten Ereignissen ein, die sich alle um den Körper drehen. Das hat auch die Frauenforscherin Margret Brückner beobachtet. Während es in den 70er Jahren, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt war, nackt sein, natürlich sein. Es ist heute, wenn ich mir die Jugendlichen angucke oder die jungen Frauen, ist das ja nicht das zentrale Thema. Es ist schon den Körper präsentieren, aber nicht nackt präsentieren. Und wenn man sich die Street Parades anguckt, dann ist es ja eine Form der narzisstischen Darstellung des Körpers, aber des zumindest, wenn auch sehr erotisch, aber des bekleideten Körpers. Es ist nicht die Verbrennung der BHs, es sind die Wonderbras, die eine Rolle spielen und eine erotische Faszination haben. Und ich denke, dass sich da was geändert hat. Es ist eher der Körper als Kunstprodukt, das Durchstylen des Körpers, was eine Rolle spielt. Offenbar gehört es zur heutigen Spaßgesellschaft, dass sich in ihr eine Vielfalt sexueller Aktivitäten entfalten kann. Die differenzierte und selbstbewusste Sexualität, die auch die Partnerinnen oder den Partner mit einbezieht, wie sie von Gunter Schmidt, Volkmar Sigusch oder Margret Brückner beobachtet wurde. Da ist aber auch mit fließenden Grenzen der Erlebnissex. Er ist nicht mehr so emotional besetzt, erscheint deshalb schnell als beliebig. Die Sexualpartner und Partnerinnen werden austauschbar. Immer Neues, immer Schärferes muss her. Davon lebt ein ganzer Industriezweig, der unaufhörlich Angebote macht, um den Markt des käuflichen Sex zu bedienen. angesichts der ganzen Überschwemmung mit Sexualität, Pornografie, Gewaltpornografie, Internet, all das, was ein Faktor heute ist, dass da dieser andere Faktor daneben steht, auch nicht dagegen, sondern dass es möglicherweise heute beides gibt. Einmal diese Welt der Suche nach, je perverser, je besser, nach sexueller Aufheizung und sexueller Stimulierung, die mir nicht nachvollziehbar ist, in großer Anonymität. Das scheint ja vielleicht ein wichtiger Faktor zu sein. Und da würde sich vielleicht ja beides wieder treffen. Da ist dieses Anonyme drin und dieses vielleicht weniger sich begegnen oder dieses etwas reflektiertere, etwas weniger so ein High sein, Frei sein, dabei sein, dass das so nicht mehr als öffentliche Parole da ist. Vielleicht auch ein Gefühl des mehr Alleinseins, das da drin ist. Und dann wären wir wieder bei der Single-Bewegung. Unübersehbar allerdings ist, dass dieser Markt auch süchtig macht, dass immer mehr Erwartungen geweckt werden, die häufig Grenzen überschreiten. Grenzen des Körpers, Grenzen, die zum Beispiel Frauen setzen, die in der Sexindustrie arbeiten. Prostituiertenorganisationen beobachten immer häufiger, dass Männer diese Grenzen nicht respektieren und versuchen, sie mit Gewalt oder mit Hilfe von Geld zu durchbrechen. Das kennt Antje Konradi aus ihrer Praxis. Sie arbeitet bei Hydra in Berlin, der ersten Selbsthilfeorganisation von Prostituierten, die 1980 gegründet wurde. Auf der einen Seite ist es eben so, dass wir wissen heute mehr, sieht zumindest aus, als wüssten wir mehr über Sexualität. Früher wären viele Menschen nicht auf die Idee gekommen, zu überlegen, ob sie eine devote Neigung hätten oder eine sadistische oder ob sie den Wunsch hätten, sich gerne mal von ihrem Partner anketten zu lassen. Die Fragen wären vielleicht gar nicht gekommen, weil das Wissen darum oder die Möglichkeiten darum gar nicht bewusst gewesen sind. Und heute sehen wir das täglich und wir können uns damit beschäftigen und fragen. Und so werden natürlich auch neue Bedürfnisse geschaffen. Das andere ist, also wenn ich mich dann frage, ob da wirklich eine größere Offenheit entstanden ist oder ob wir da wirklich aufgeklärter oder weiter sind, ich bezweifle es manchmal. Was die Prostitution anbetrifft, ich habe eher den Eindruck, dass trotzdem die Frauen weiterhin diskriminiert werden, dass nur der Blickwinkel sich etwas verschoben hat. Gut erholt kam ich am Montagabend aus dem Urlaub zurück. Ich fühle mich wohl. Erschöpft von der Reise fahre ich noch nachts um zwei in den Puff. Der Weg dorthin, Teil der Erregung. Ich gerate an Sonja, die Professionelle mit den verschiedenen Dildos, dem Stöckchen. Ich war enthemmt, mir war sehr unangenehm, schwindelig. Ich fahre nach Hause und mir ist schlecht. 200 Mark. Einmal kann man natürlich feststellen, jetzt hier in Berlin, es gibt immer mehr Prostituierte, es gibt immer mehr Männer, die immer weniger Geld haben. Der wirtschaftliche Druck ist einfach ziemlich groß geworden. Es gibt vereinzelt Männer, und das werden vielleicht auch mehr, die das nutzen und quasi wieder mit Wünschen kommen, die sie vielleicht vor Jahren nicht so in dem Sinne geäußert hätten. Eben zum Beispiel darauf bestehen oder sehr hartnäckig darauf bestehen, dass Frauen ohne Gummi mit ihnen verkehren. Die Tendenz gibt es. Und dann wird die Frau in dem Moment und die Sexualität auch in dem Moment in meinen Augen sehr funktionalisiert. Das wird dann sehr mechanisch. Dienstag. Ich bin in meinem Stammherrensonnenstudio. Eine große Frau, die kaum ein Wort spricht. Kunilingus, 150 Mark. Donnerstag. Ich bin im Club Mini und habe mich für 400 Mark von der Chefin und von Claudette, der schwarzen Perle der Karibik, gleichzeitig bedienen lassen. Dann können wir natürlich feststellen, dass immer, das läuft ja überall ab und in der Prostitution kann man das dann wie quasi seismografisch feststellen, dass es immer mehr Richtungen gibt in der Sexualität, immer mehr Praktiken. Die Medien füttern uns ja täglich da auch mit neuen Erkenntnissen. Also, dass Männer einfach eine breitere Vielfalt an Techniken wünschen. Und jede Frau sich da in der Prostitution überlegen muss, was kann sie? Das ist auch was, wo wir hier mit den Frauen drüber sprechen. Was ist es, was ich in der Prostitution anbieten kann? Wo ist meine Grenze? Wo geht es mir zu weit? Und was ist für mich gut? Seit Jahren verbringe ich viele, viele Stunden auf der Straße. Kenne den Straßenstrich, den Autostrich. Weiß, wo die billigen, wo die teuren Frauen stehen. Telefonanrufe, das Umherlaufen, das Suchen, das Ansprechen der Frauen bereitet mir tranceähnliche Zustände der Besessenheit. Nichts kann mich aufhalten. Nicht die tausendfach bestätigte Erfahrung, dass es mir hinterher schlecht geht. Kein Blick auf meine Kontoauszüge. Mit rationalen Argumenten komme ich mir nicht bei. Kontrollverlust. Ich will nicht und gehe. Ich will nie mehr und bin eine halbe Stunde später bei Miriam, der schwarzen Perle. Nie mehr. Bis nachher. Wir sehen nicht nur, dass es immer mechanistischer oder funktionaler wird. Es gibt auch etwas anderes in dem Bereich. Aber klar ist, wir sind eine Konsumgesellschaft. Wir haben stark mit Süchten zu tun. Das macht sich in der Sexualität bemerkbar. Der Wunsch nach immer ausgefalleneren Sachen, nach immer mehr und dann doch keine Befriedigung daraus zu erfahren, ist eben auch in der Prostitution so zu verzeichnen. Oft hatte ich aber ein Gefühl der Ohnmacht, der Scham, fühlte mich abhängig und gedemütigt, in einer unterlegenen, lächerlichen Rolle ausgeliefert. Habe Demütigungen, Betrug, Diebstahl schweigend und mit einer gewissen Befriedigung über mich ergehen lassen. In meine Sexualität kam zunehmend eine Tendenz zu Hass, Ekel, Gewalttätigkeit und Destruktivität. Die Frauen berichten schon hier in der Beratung, dass die Männer immer fordernder werden, dass sie Grenzen nicht mehr anerkennen, dass Männer das oft gar nicht einsehen können. Sowas nimmt zu. Man muss ja auch immer unterscheiden. Es gibt natürlich einmal quasi in der Sexualität, auch zwischen allen Menschen, aber eben auch zwischen Prostituierter und Freier, gibt es vermehrt Wünsche nach ausgefallenen Praktiken. Dazu gehören eben auch Praktiken aus dem SM-Bereich. Das ist aber eine Art von Gewalttätigkeit. Das ist eine, die dann abgesprochen und freiwillig passiert. Während es natürlich ja tatsächliche Gewalttätigkeit gibt, wenn Frauen quasi nicht ernst genommen werden, die Männer sich nicht an die Absprachen halten wollen, die Frauen erpressen oder wie auf dem Straßenstrich hier in Berlin auch passiert, also dass Frauen umgebracht worden sind und auch vergewaltigt worden sind. Auch da gibt es eine Zunahme. Ich glaube, dass die große Änderung ist von der Zeit nach dem Krieg, wenn wir mal 50er, 60er Jahre und jetzt nehmen. Ich glaube, der Akzent hat sich sehr verschoben, dass im Moment vor allem die Aggression und die Destruktivität das Tabu ist, obwohl sie ganz gewaltig am Werke ist und die Sexualität weniger ein Tabu ist. Die Sexualität scheint mir enttabuisiert, das heißt noch lange nicht, dass es keine Ängste mehr gibt und keine Probleme mehr damit. Es gibt weniger Tabus. Fantasien. Die junge Fixerin mit dem schönen Busen und dem leeren Blick nehme ich mit in meine Wohnung. Fessle ihre Hände mit Blumendraht auf den Rücken. Den einen Fuß binde ich ans Bettgestell, lege sie auf die Seite, tue ihr weh. Stopp! Und nun zur Wissenschaft. Bleiben Sie dran. Jeder von uns würde doch auch heute offen zugeben, dass er Sexualität hat und dass er einen Anspruch auf Lust hat. Nicht jeder von uns würde zugeben, dass es in ihm ziemlich gewalttätige Anteile gibt, die mehr oder minder mühsam sozialisiert worden sind und die er irgendwie integrieren muss. Trotzdem haben wir eine Gesellschaft, die vor Gewalt platzt. Nicht nur gegen Minderheiten, das extrem, aber auch untereinander. Aber das ist nicht etwas, was wir so selbstverständlich als zu uns gehörig definieren. Und bei nicht wenig sexuellen Störungen spielt das eine enorme Rolle, dass zum Beispiel der aggressive Anteil abgespalten, der normale Koitus nicht möglich ist oder es eine Potenzstörung gibt, aber bei der Onanie-Fantasie gewalttätige Anteile vorkommen, die Leute nicht als sich zu sich gehörig erleben oder als sehr schlimm. Ich glaube, da würde ich eher eine traditionelle Anhängerin der Psychoanalyse, zumindest in dieser Frage, dass ich den Anteil von Aggressivität innerhalb der Sexualität weder für wegdiskutierbar noch für zum Verschwinden zu bringen halte, sondern dass es eher darum geht, wie mit diesem Anteil umgegangen wird. Der ist sicherlich unterschiedlich hoch, je nachdem, wie hoch der Grad der Repression ist. Aber ich glaube nicht, dass er zum Verschwinden zu bringen ist, weil das Thema von Sexualität, der Grenzüberschreitung und des Umgangs mit dem Wunsch nach körperlicher Verschmelzung einerseits und der Angst vor dem Verlust des eigenen Körpers andererseits, das Thema bleibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein universelles Thema ist, zumindest in unserem Kulturkreis sehe ich da noch keine Änderung. Und solange das bleibt, bleibt die Frage, wie die Einzelnen mit diesen ambivalenten Gefühlen umgehen. Ob sie einen Teil dieser Gefühle abgeben an den anderen in Form von Gewalt oder ob sie selbst mit diesen Ambivalenzen zu leben gelernt haben. Die Sexualität in der Postmoderne ist schillernd ambivalent. Viele sexuelle Tabus, gegen die in den 60er Jahren Studenten, Schüler und junge Arbeiter vorgegangen sind, spielen heute keine besondere Rolle mehr. Die meisten Menschen akzeptieren, dass es eine große Bandbreite an sexuellen Praktiken gibt, die gelebt werden können, ohne dass Sittenapostel oder Justiz eingreifen würden. Dennoch ist das Thema voller Konflikte. Die Frage der Gewalt, der Geschlechterbeziehungen, des Konsums und der Entwertung des Körpers, die Inszenierung und Verbildlichung von Sexualität in den Medien, im Film, im Internet. Körperliche Lust verlagert sich heute auf andere Ebenen. Die Bedeutung von Sexualität wird gesellschaftlich neu definiert. Weil das so ist, ist in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahrzehnten, die Sexualität, ich sage gern als gesellschaftliche Form, neu und anders zusammengesetzt worden. Da ist mein Eindruck, dass die Transgression, das Grenzenüberschreiten, das Ekstatische, das vorher vor diesem Prozess der Sexualität zugeschrieben worden ist, dass wir das heute in anderen Feldern finden. Denken Sie an die Love Parades zum Beispiel, dass dort im Zentrum steht, also auf gar keinen Fall sexuelle Begegnung, sexuelle Aktion, sondern ein Thrill, der durch Selbstinszenierung, Selbsterfindung, Selbstpreisgabe auch aus der herausgezogen wird, sodass ich denke, dass wenn man das noch überhaupt mit alten sexualtheoretischen Vorstellungen konfrontieren wollte, sagen müsste, dass dort gemischt wird ein sexueller Anteil, der vielleicht auch Trieb begründbar ist, mit einem non-nicht-sexuellen Anteil, der aus anderen Quellen, wenn man es nur mal seelisch sieht, aus beispielsweise narzisstischen Bedürfnissen entspringt und nun entsteht in diesem Prozess eine neuartige auch psychosoziale Mischung, die sich natürlich auf andere Weise phänomenologisch darstellt. Volkmar Sigusch spricht in diesem Zusammenhang von Dissoziation und Deregulierung von Sexualität. Damit meint er die Auflösung alter Vorstellungen von Sexualität. Neue Bezugspunkte treten in den Vordergrund. Das reicht von der Geschlechterfrage über die Auflösung der traditionellen Familie bis hin zur Verlagerung von Sexualität in virtuelle Welten. Zärtlichkeit, Liebe und Sexualität müssen nicht unbedingt zusammengehen. In den virtuellen Welten gar ist noch nicht einmal körperliche Anwesenheit notwendig. Der dritte Strang, unter dem ich bisher die Dinge angeschaut habe, ist Diversifikation und Deregulierung. Das heißt, dass wir heute im Intimbereich eine Vielfältigkeit an Beziehungen und Beziehungsformen haben, die es vorher nicht, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß, zum Teil überhaupt nicht gegeben hat. Dazu gehört auch, dass vorher als krank bezeichnete Vorlieben, Präferenzen, Lebensstile sich öffentlich so dargestellt haben, dass zum Teil ist die Auffassung Krankheit verlassen worden, sodass wir vielleicht auch beobachten können, ein Schrumpfen der alten Perversionen. Angesichts dieser Veränderungen reichen die alten Vorstellungen von Sexualität nicht mehr aus. Die Sexualforscher müssen deshalb anders und genauer beobachten. Vieles, was die traditionelle Sexualforschung noch als krankhaft oder pervers eingestuft hat, gehört heute zum selbstverständlichen Kanon der Gesellschaft. Begriffe werden problematisiert. Die Sexualforschung muss sich mit mehr Nachdruck fragen lassen, aus welcher Perspektive sie welche Probleme betrachtet. Es gibt selten eindeutig empirisch messbare Antworten. Und es ist nicht egal, ob Männer oder Frauen die Untersuchungen machen und mit welchem Ansatz sie an das Thema herangehen. Dass aber diese Einrichtungen alle an medizinischen Fachbereichen oder Fakultäten sind, ich glaube, das hängt wiederum damit zusammen, dass das Klinische, also dass Menschen leiden oder dass Menschen Hilfe brauchen im Bereich von Sexualität, dass das ein Legitimationsgrund war. Aber inzwischen erweist sich das mehr und mehr doch als Behinderung, weil diese Institutionen, die sich Sexualwissenschaften nennen und eben nicht Sexualmedizin, mehr und mehr auch sich klinischen Aufgaben zuwenden, mehr und mehr klinifizieren und die anderen Bereiche, den psychologischen Bereich, den soziologischen Bereich, den kulturwissenschaftlichen Bereich, anders als die frühe Sexualforschung, mehr und mehr ausblenden. Die Frage stellt sich allerdings, ob die neuen Perspektiven überhaupt im klinischen Zusammenhang geklärt werden können. Vor allem die Frage nach der kulturellen Prägung des Körpers, wie sie überwiegend von Frauen aufgeworfen wurde, macht eine Öffnung des Faches notwendig. Es geht ständig um Männer und Frauen. Aber dass es irgendwie immer ein von Männern definierter Blickwinkel war, nach dem geguckt wurde, lässt sich in so einem Fach erstmal ganz schlecht greifen. Weil dann gab es jede Menge Arbeiten über den Orgasmus der Frau und also das, was in anderen Sozialwissenschaften so war, wie Frauen oder Mädchen tauchen gar nicht auf oder so, das war eher selten. Aber zum Beispiel nachzufragen, was heißt diese weibliche Sexualität, die da verbraten wird, wer hat sie definiert oder so, da muss man oder Frau auch erstmal hinkommen. Also wenn in Untersuchungen zur Pornografie Frauen anders reagieren als Männer und quasi die Szenen, auf die Männer anspringen, als sexuell definiert werden und die Szenen, auf die Frauen mit erotischen Reaktionen reagieren, als romantisch bezeichnen, dann kann man das doch auch mal in Frage stellen. Dann kann man sagen, was ist das für ein Sexualitätsbegriff? Oder wenn es darum geht, die Definition einer Orgasmusstörung, dann kann man anfangen, das Problem ein bisschen anders zu definieren. Das ist bei uns auch passiert. Also, dass wir jetzt eine Frau, die zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus kommt, in der Regel nicht mehr als eine Frau mit einem Orgasmusproblem bezeichnen. Doch kann das heißen, alles ist kulturell überformt, wie radikale Feministinnen behaupten? Ich bin zwar auch gegen jeden Biologismus, aber das heißt nicht, dass es keine leibliche Materialität mehr gibt. Und davon muss es auch ein Konzept geben. Wenn alles nur noch kulturelle Zuschreibung ist, das halte ich für eine Verleugnung. Und das ist für mich ein bisschen der Trend, den diese Gender-Debatte genommen hat, dass es eigentlich gar keinen Körper mehr gibt. Auch keine körperlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die Tendenz zur Psychiatrisierung des Faches verhindert jedoch, dass solche Fragen überhaupt diskutiert werden. Deshalb befinden sich die Sexualwissenschaften in einer Umbruchssituation. Zwar gibt es gerade unter den jüngeren Forschern und Therapeuten viele neue Ansätze. Doch wenn die jetzigen Lehrstuhlinhaber in den nächsten Jahren die Altersgrenze erreichen, werden ihre Stellen innerhalb der medizinischen Fakultät neu besetzt und hier dominiert die naturwissenschaftlich orientierte Medizin. Ich sehe das schon gefährdet. Ich habe die Befürchtung oder ich sehe Anzeichen dafür. Die Sexualwissenschaft kommt aus der Psychiatrie, Kraft Ebbing, andere, hat sich dann ein Stück autonomisiert und ich glaube, sie wird in die Psychiatrie wieder zurückgehen. Ich denke auch, dass, sagen wir mal, dieser kritisch mahnende Gestus, den die Sexualwissenschaft gerne hatte, auch so in den 60er, 70er Jahren mit großem Erfolg hatte, der ist nicht mehr möglich so und auch nicht mehr so gefragt. Und ich glaube auch, dass es eine ganze Menge an wichtigen Debatten zur Sexualität gibt, die außerhalb der Sexualwissenschaft stattfinden und es unserem Fach nicht gelungen ist, das genügend einzubinden. Also es gibt so eine gewisses wohlwollende Haltung der führenden Vertreter der Sexualwissenschaft gegenüber dem Feminismus. Aber das ist folgenlos. Wirklich integriert oder wirklich gute Kontakte oder Austausch mit dieser entsprechenden Diskussion gibt es eigentlich kaum. Und ich glaube, dass das ein bisschen schade ist, weil es ist eben dann auch sehr akademisch und kriegt vielleicht bestimmte Dinge nicht mit. Ich glaube, im Bereich Sexualität, gerade mit den Umbrüchen, mit der Auflösung dieses Molochs Heterosexualität als das Normale und so weiter, ist einiges an Sortierarbeit zu leisten, an kreativer Neuformulierung, die man ja auch nicht am grünen Tisch oder im einsamen Kämmerlein machen muss, sondern im Zusammenhang und im Gespräch mit anderen, die in anderen Bereichen tätig sind, die sozusagen mit den verschiedenen Verflechtungen da zu tun haben, um das in Worte zu bringen, finde ich ein ausgesprochen spannendes Projekt. Aber ob das bisher traditionell die akademische Sexualwissenschaft war, der Raum dafür ist, da habe ich Zweifel, das ist so. Thank you. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hörten Sie eine Sendung von Thomas Kleinspehn. Hat die Sexualwissenschaft ausgedient? Sexualforschung nach der sexuellen Revolution. Die Sprecher waren Ulla Evra, Gabriele Möller-Lukasch und Dirk Plönissen. Redaktion Jörg-Dieter Kogel. Regie Christiane Ohaus. Uhr die Nachrichten, Ankara. Eine am Abend auf dem Flug von Adana nach Ankara entführte türkische Passagiermaschine ist etwa 2 Stunden nach dem Start auf dem Zielflughafen gelandet. Das meldete die Nachrichtenagentur Anadolu. Der angeblich mit einer Handgranate bewaffnete Luftpirat soll erklärt haben, Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein. Was er konkret gefordert hat, blieb zunächst unklar. Er soll jedoch verlangt haben, dass die Maschine des Typs Boeing 737 nach Lausanne oder nach Sofia weiterfliegt. An Bord befanden sich 40 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Cape Canaveral. Die amerikanische Raumfähre Discovery ist erfolgreich ins All gestartet. Im Mittelpunkt des Interesses stand John Glenn. Der 77-jährige Senator aus Ohio war 1962 der erste Amerikaner, der in einem Raumschiff die Erde umkreiste. Die Discovery startete mit 20-minütiger Verspätung, weil die NASA den Countdown kurz vor dem Abheben 2-mal stoppen musste. Das erste Mal wegen eines Alarms aus dem Cockpit, das zweite Mal wegen eines Flugzeuges, das in den gesperrten Luftraum eingedrungen war. Glenn und 6 weitere Astronauten bleiben 9 Tage an Bord der Raumfähre. Warschau. Bundesaußenminister Fischer hat Polen die weitere deutsche Unterstützung für einen raschen EU-Beitritt zugesagt. Fischer sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Regierungschef Buzek, die neue Bonner Regierung verstehe sich wie die bisherige als Anwalt der Osterweiterung der EU. Deutschland werde die EU-Präsidentschaft im kommenden Halbjahr nutzen, um dem Erweiterungsprozess neue Dynamik zu geben. Er verwies auf die Brückenfunktion Polens gegenüber seinen östlichen Nachbarn. Warschau war nach Paris und London die 3. und letzte Station einer Antrittsreise Fischers durch europäische Hauptstädte. Bremen. Als Propaganda hat Bundesumweltminister Trittin Forderungen der Atomwirtschaft.